und sich erkennen, von wahrer Liebe brennen, das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst, nicht unzulässig richten, noch fremde Stufen vernichten, das ist der Christenkunst. Des Nächsten nicht vergessen, mit reichem Maße messen, das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst, nur Gott und sich erkennen, voll wahrer Liebe brennen, nicht unzulässig richten, noch Fremdes und vernichten, des Nächsten nicht vergessen, mit reichem Maße messen, das ist die Christenkunst, das macht bei Gott und Menschen, und das macht bei Gott und Menschen, und das ist die Christenkunst, das ist die Christenkunst, das macht bei Gott und Menschen, und das macht bei Gott und Menschen, und das ist die Christenkunst.